des choses qui mutent. En l'eau, on se trouve par Léa. Hast du heute für mich Zeit? Oh, ich versteh mich nicht, denn ziemlich jeden Sonntag betrübt mich, was ich sonst mag. Oh, ich versteh mich nicht, denn ziemlich jeden Sonntag betrübt mich, was ich sonst mag. Sagt die Königin der Katze und wetzt so sanft an meiner Brust ihre zarten Tatzen. Das trübe Wetter glänzt in ihren ruhig dunklen Augen. Leas Mund für Lupus, hey, vergiss du heute mit mir die Zeit. Oh, ich versteh. Meint, ich wär heute komisch.